Im Ringen um ein drittes Hilfspaket berät das griechische Parlament heute über das Hilfsprogramm und über neue Sparmaßnahmen. Thomas Burmann. Die Mehrheit gilt als sicher, weil drei Oppositionsparteien schon im Vorfeld ihre Zustimmung angekündigt haben. Allerdings ist das Hilfspaket innerhalb der Regierungspartei Syriza umstritten. Der linke Flügel der Partei lehnt die Sparmaßnahmen ab und will deshalb gegen das Hilfspaket stimmen. Durch diesen Streit droht der griechischen Linkspartei Syriza sogar die Spaltung. Dennoch, das Parlament in Athen wird sicherlich mit großer Mehrheit das neue Hilfspaket beschließen. Es sieht vor, dass Griechenland in den kommenden 3 Jahren neue Kredite in Höhe von bis zu 86 Milliarden Euro bekommt. Im Gegenzug muss die griechische Regierung Steuern erhöhen, Frührenten abschaffen und Staatsbetriebe an private Investoren verkaufen. Es kommt ganz auf die Entscheidung des Internationalen Währungsfonds an, auf den IWF, das sagte der parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium heute in dieser Sendung, Jens Spahn. Dass der IWF erst später einsteigt, das haben wir dem Bundestag ja schon auch im Beschluss in unserem Antrag am 17. Juli mitgeteilt. Es war immer klar, dass er erst nach einem ersten Review im Herbst tatsächlich sich auch weiter beteiligt. Aber ganz wichtig ist eben, dass man zum Beispiel eine gemeinsame Einschätzung auch mit dem IWF hat. Was ist die Schuldentragfähigkeit? Was ist die finanzielle Entwicklung des Haushaltes in Griechenland? Und dass der IWF sich auch so klar als eben möglich dazu bekennt, dass er mit an Bord bleibt. Und das reicht bis jetzt aus unserer Sicht jedenfalls noch nicht. Sagt der CDU-Politiker Jens Spahn. Sie habe durchaus Verständnis dafür, dass die Bundesregierung das Hilfspaket genau prüfen möchte, hat Dora Bakoyanis in dieser Sendung unterstrichen, die ehemalige griechische Außenministerin der konservativen Partei Nea Demokratia. Sie soll ja auch gut prüfen, die Bundesregierung. Aber ich glaube, sie wird finden, dass das Hilfspaket ein sehr großes Hilfspaket für Griechenland ist. Ein sehr schweres Hilfspaket für das griechische Volk, nicht so wegen der Strukturreformen, die meines Erachtens sogar zu spät kommen, auch nicht wegen des Privatisierungsfonds, sondern eigentlich über die Steuerpolitik. Die Steuerpolitik, die in Griechenland heute wirklich stattfindet, ist eine Steuerpolitik, die leider Gottes gar keine Investitionen und Wachstum erlaubt. Und das ist natürlich ein großes Problem des heutigen Hilfspaketes. Die frühere griechische Außenministerin Dora Bakoyanis heute Morgen. Unter großem öffentlichen Druck suchen Arbeitgeber und Gewerkschaften heute abermals nach einer Lösung im sogenannten Kita-Streit. Vanessa Rennert. Es ist möglicherweise die entscheidende Verhandlungsrunde. Sollte sie scheitern, könnte in Kitas bald wieder gestreikt werden. Die Beschäftigten im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst wollen, dass ihre Arbeit besser anerkannt wird. Sie fordern, dass sie in eine höhere Gehaltsgruppe eingestuft werden. Betroffen sind Berufe wie Erzieher in Kitas, Schulsozialarbeiter oder Seniorenberater. Seit Juni gibt es einen Schlichterspruch, wonach die Gehälter zwischen 2 und 4,5% steigen sollen. Das reicht den Gewerkschaftsmitgliedern aber nicht. Die Arbeitgeber sagen, sie könnten nicht mehr anbieten, weil vielen Kommunen das Geld fehle. Ohne ein besseres Angebot könnte es aber bald wieder zu Streiks kommen. Bei den verlangten und gewünschten Aufwertungen des Berufsfeldes gehen den Beschäftigten der Schlichterspruch einfach nicht weit genug. Das hat Verdi-Chef Frank Birske heute Morgen hier im Deutschlandfunk betont. Wir haben da eine klare Botschaft gesetzt, dass Ihnen dieser Schritt nicht ausreichend erscheint. Die Laufzeit, bis ein weiterer Schritt erfolgen kann, zu lang. Die Erhöhung der Gehälter für die Masse der Erzieherinnen in den Anfangsjahren des Berufes zu gering. Hinten, nach vielen Berufsjahren wird es dann mehr, aber vorne ist es zu wenig. Für viele Sozialarbeitergruppen ist gar nichts rausgekommen. Und dann kommt hinzu, dass bei anderen Arbeitgebern zurückgelegte Arbeitsjahre als Berufserfahrung nicht anerkannt werden müssen. Das wird von vielen als Ungerechtigkeit empfunden. Der Verdi-Vorsitzende Frank Birske heute Morgen in dieser Sendung. Die von der Koalition gerade beschlossene Pflegereform reicht bei weitem nicht aus, um die Missstände in den Griff zu bekommen. Das hat Sozialexperte und Buchautor Klaus Fussig in dieser Sendung kritisiert. Die Angehörigen gehen am Zahnfleisch, das wissen wir, und dann kriegen die immer so kosmetische Verbesserungen, weil man weiß, ja, die sind dankbar. Nein, wir brauchen in der Pflege eine ganz andere Dimension. Das müsste Schicksalsfrage der Nation sein. Ich verstehe es auch nicht, weil es betrifft ja alle. Es wird einige geben, die jetzt profitieren, vor allem mit der häuslichen Pflege. Es werden Angehörige, die werden auch wieder dankbar sein um jeden Euro, den sie bekommen. Aber wir brauchen natürlich in dieser Dimension ganz andere Hilfen. Vor 15 Jahren hätte ich den Vorschlag von Herrn Gröhe begrüßt. Heute muss ich sagen, bin ich eigentlich schon fast resigniert. weil dass wir über sowas auch noch dankbar zu sein müssen, nach so einer würdelosen Diskussion, das ist beschämend.